Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp zwei Stunden mit Musik von kleinen Scheiben. Und die drehen sich auf den beiden Plattentellern hier im Studio mit 45 Umdrehungen. Willkommen also zur Singles Revue. Am Mikrofon ist Michael Frank. Stop and Go à la Steve Albini und Kollegen. Von dem Trio Shellac aus Evanston, Illinois, war das der Billiard Player Song. Steve Albini ist der Gitarrist und Sänger der Band, ansonsten bekannt als hochdotierter Produzent von Nirvana oder PJ Harvey. Todd Trainer ist der Drummer und Bob Weston spielt Bass. Das Lautstärkeverhältnis zwischen Gitarre und Stimme bei der Nummer verrät, dass Textverständlichkeit und dominante Stimmen nicht Prioritäten von Shellac sind. Dafür spezialisieren sie sich auf vertrackte Riffs und Dissonanzen. Und die Gitarre von Steve Albini klingt oft, als würde sie sich gerade wie eine Motorsäge durch die Lautsprechermembrane schneiden. Das war gerade die B-Seite der allerersten Shellac-Veröffentlichung. Eine 7-Inch-Vinyl-EP war das. Sie erschien 1993 und heißt The Rude Gesture, die rüde Geste. In der liebevoll minimalistisch aufgemachten Hülle der EP steckt noch ein Beiblatt. mit den üblichen Dankeschöns natürlich, aber ohne Songtexte. Stattdessen werden minutiös die verschiedenen Typen alter Mikrofone aufgelistet, mit denen die Platte aufgenommen worden ist. Analog versteht sich, nicht digital, ohne Overdubs und dann noch direkt auf Metallmatrize gemastert. Steve Albini, Kopf von Shellac, ist eben in manchen Dingen ein Purist und Traditionalist. Der Klang der ersten Vinyl-EP von Shellac gibt ihm übrigens recht. Der Bandname Shellac erinnert natürlich an den zerbrechlichen Grundstoff der schwarzen Musikscheiben vor Einführung des Vinyls. Shellac steht aber auch für einen Lack der Veredelung. So heißt es im Beiblatt der EP von Shellac: Shellac altert würdevoll und verleiht dem fertigen Werkstück einen ganz feinen bernsteinfarbenen Glanz, der sich mit der Zeit noch intensiviert. Mehr von Shellac gegen Ende der zweiten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk. Ausschließlich Musik von kleinen Scheiben mit 45 Umdrehungen pro Minute. Pardon, gibt's heute Nacht. Deutschlandfunk. De France, d'Europe. Celle que je préfère. C'est celle qui conduit. En auto ou en auto-stop. Vers le rivage du midi. 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence. Qui fait Paris un petit faubourg de Valence. Et la banlieue de Saint-Paul de Vence. Michel Béthier, remplis mon cœur sa lucidité. Chasse les écoles et les acidités qui font le malheur à la quantité. Tout excité. On chante en fête. Les oliviers semblaient ma petite Lisette. L'amour et la joyeux qui fait risette. On est heureux national 7. On est heureux national 7. Tu exagères, tu en fais trop. C'est pourquoi je n'ai jamais bu comme il faut. Séparer tes qualités de tes défauts. Quand ils se mêlent et se confondent, y a rien à faire, tu vas et viens. Tu te fatigues et te donnes un mal de chien. Je suis pour toi plus un enfant qu'un mari. Et ton amour tourne à la tyrannie. Tu exagères toute l'année. Quand tu me fais des petits plats mijotés et te régales à me regarder manger ces repas pantagruéliques. Si je t'en perds mon appétit, tu deviens triste alors pour être gentil. Sachant que dans un instant tu vas pleurer, je reprends de tout, tout, tout qui t'en crevait. Tu exagères, tu vas trop loin. Lorsque tu cires tes parquets le matin, tu m'obliges à marcher avec des patins qui me font perdre l'équilibre. Tu dépoussières, bats les tapis. Ne pouvant être ni debout ni assis, si je m'étends pour te laisser travailler, tu viens alors battre les oreillers. Tu exagères, c'est insensé. Si par hasard j'ai le malheur de tousser, l'instant après je me retrouve couché avec le dos plein de ventouses, tel un cerbère. Tu veilles au grain, le thermomètre à la portée de la main. Tu me fais prendre que je le veuille ou non. d'horribles trucs de ta composition. Tu exagères depuis toujours, y'a donc pas de raison que tu cesses un jour. Pourtant, pour moi, ne change rien, mon amour, car c'est pour tout ça que je t'aime. Ton caractère, ta bonne humeur, dodo, dodo, dodo, dodo, ta fraîcheur d'âme et tes qualités de cœur font que dans la vie je ne m'ennuie jamais. Tu exagères, mon cœur, tu exagères, je sais, tu exagères, mais ça me plaît. Ja, der Zahn der Zeit hat hörbar an dieser EP aus Frankreich genagt, aber das jazzige Liebeslied von Charles Aznavour wollte ich den Hörerinnen und Hörern des Deutschlandfunks dann doch nicht vorenthalten. Tu exagères heißt es, du übertreibst, du gehst zu weit. Zu Anfang hat man den Eindruck, es handelte sich dabei um die genervte Abrechnung eines Typen mit den Eigenheiten der Geliebten. Doch nach der Beschreibung der Schrullen überrascht der Mann mit der Liebeserklärung, gerade deswegen liebe ich dich, mein Schatz. Charles Aznavour hat das Lied selber geschrieben, begleitet wurde er von Paul Morillard und seinem Orchester. Drei weitere Chansons sind auf der EP zu hören, darunter das bekannte For Me, Formidable. Die Platte dürfte Mitte der 60er Jahre erschienen sein. Vor Charles Aznavour gab es die Honeymoon Killers aus Belgien mit einer Coverversion eines Chansons von einer anderen Größe dieser Gattung. Charles Trenet hatte dieses Lied vor Jahrzehnten schon geschrieben, als es die Honeymoon Killers dann aufnahm. 1982 erschien die Coverversion von Route National Set als A-Seite einer Honeymoon Killers Single des Labels Riskant in Deutschland. Vor dem Lied über die Autobahn Nummer 7 gab es eine zeitgenössische Klangarchitektur mit schön vielen Mellotron-Samples. A Fake heißt der Track auf der A-Seite der Single, wobei die Schreibweise des englischen Wortes für Schwindel kreativ variiert wurde. Fake schreibt sich hier mit PH statt F. Murao heißt der Interpret oder das Projekt, und trotz Internet kann ich bis jetzt nicht mehr über Murao sagen, als dass diese Single 2003 bei dem japanischen Label LS Recordings erschienen ist, laut Labelaufdruck in einer auf 100 Exemplare limitierten Auflage. Die Platte blinzelte mich neulich aus einer Sonderangebotskiste eines Plattenhändlers meines Vertrauens an. Das Projekt oder der Interpret heißt Murao. Hier ist ein Ausschnitt aus einer EP mit vier tönenden Hommagen an den wunderbaren französischen Filmregisseur Jacques Tati. von Fenton Wales mit Jour de Fête, einer von vier musikalischen Verbeugungen vor Jacques Tati, die die Band über die Jahre aufgenommen hat. Jour de Fête stammt aus dem Jahr 1985, die drei anderen der EP aus dem Jahr 84 bis 91. Wann die EP mit den vier Instrumentals erschienen ist, verraten Cover- und Single-Etikett nicht, aber der Name der Plattenfirma ist überliefert. Logischerweise heißt sie auch wie ein Film von Jacques Tati, Playtime Records. Wie durch einen Zufall deckt sich die Adresse der Firma mit der Anschrift des schon erwähnten Plattenhändlers meines Vertrauens. Ausschließlich Musik von kleinen Singles und EPs gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Manchmal bekomme ich solche Preziosen sogar geschenkt. Vielen Dank an dieser Stelle an Barbara Rüsken, die mir gleich einen ganzen Karton mit Singles aus den 60er und 70er Jahren überlassen hat. Diese schöne Platte zum Beispiel. Lovers of the world unite, you alone know what is right. People all should feel this way, needing someone every day. Keep the fire of dreamers bright, lovers of the world unite. All good people hear my song. If you feel the world is wrong, all division, nothing shared, dreams have died and no one cared. Such a shame, man has only he to blame. Give him beauty, give him life, he created a toil and strife. It seems that just the young know how, so I ask them, listen now. If they could only understand, it's the egg and not the shell. time to go to the mirror and you won't even see yourself. It's a maze of love, maze of love. Friends and the people you think you know. If you wanna be honest and face the truth, then there's not really much that you know. You know that for years just by the face, and you never ever gone beyond. You're just scratching the surface. There's more to know if you really want to go on. It's the maze, the maze of life. Musik aus den 60er Jahren und unüberhörbar auch von Tonträgern aus den 60er Jahren. Nicht nur wegen des Knistern und Knackens und des leichten Eierns der letzten Single. In meinen Ohren klingen die kleinen Vinyl-Singles oft druckvoller als die antiseptischen CD-Versionen. Erst recht, wenn die Hits in Stereo-Versionen auf CD präsentiert werden. Bis Ende der 60er Jahre erschienen die Hitsongs grundsätzlich in Mono auf Single. Get Back von den Beatles und Honky Tonk Women von den Stones anno 1969 waren die ersten Stereo-Singles, die ich zu Ohren bekam. In den neu gemasterten Versionen unserer Tage hört man vielleicht mehr Details der Musik, so wie unter dem Seziermesser vielleicht, aber das Mysterium des Klangs alter Singles verfliegt. Bleibt also nachzutragen, wer in der Trilogie gerade zu hören war. Los ging's mit David and Jonathan. Lovers of the World Unite hieß die Aufforderung zur Revolution qua Liebe, Geschrieben wurde der Song von dem erfolgreichen britischen Team Cook Greenaway. Im Sommer 66 kam das Duo David & Jonathan mit dem Song in die britischen Top Ten. Auch bei uns lief der Song damals auf dem Radio. Danach ging's weiter mit zwei B-Seiten von Singles aus dem Jahr 1968. Nach David & Jonathan waren das zuerst die Dave Clark Five, anno 1968 mit der B-Seite des Humter-Humter-Schlagers Red Balloon. Maze of Love heißt die Nummer der Dave Clark Five, Irrgarten der Liebe. Und danach gab's wieder etwas von einer B-Seite. Die multiethnische Band The Foundations hatte Ende der 60er Jahre eine Reihe von Hits. Build Me Up Buttercup war einer davon, ein schöner Ohrwurm, mitkomponiert von Manfred Mann-Sänger Mike Darbo. Aber der Song der B-Seite scheint von drei Bandmitgliedern geschrieben zu sein. New Direction heißt er, neue Richtung, und der war gerade zu hören. Die Orgel am Anfang scheint die Erkennungsmelodie von Star Trek zu zitieren. Ein spannender Halbtonriff taucht auf, es gibt Tempiwechsel und der Song erzählt von einem beunruhigenden, mysteriösen Treffen, das der Held eines Nachts hat. The Foundations mit New Direction anno 1968. Ende 67 erschien der nächste Song auf Single, auch das eine B-Seite. Seems so hazy and slow. can recognize. I hold a secret, you really should taste it. You try to hear something you can't understand. Lyrics are noise, I'm the only poet. Language too loud, if you will get on your nerves, you will have a headache that'll turn me down. So that is a use you, redemption is nowhere, and I can just spout out of my zen. I might be quite a ghastly guy, who I stumble by my sand by side. People are sick, others are a laddie. On the beast. The Vatican insists, Jesus, hallelujah, that the earth is a compact disc, sex and Coca-Cola. Beethoven's down by this pale nota. Open up the lid, immaculate fortissimo. Kombinationen aus Hard Rock und Psychedelic. Genau 20 Jahre liegen zwischen den beiden Aufnahmen. Los ging's mit einer Single B-Seite, die gleich zwei Nummern in einem Song unterbringt. Zuerst gibt's einen psychedelisch angehauchten Song und dann wird eine Hard Rock-Nummer drangehängt, die sich, wie es einmal so schön hieß, gewaschen hat. Ende 67 erschien die Nummer als B-Seite von Tin Soldier. Die Small Faces waren das also. Steve Marriott, Ronnie Lane und Ian McLagan. Die haben die Nummer auch geschrieben. Am Schlagzeug saß Kenny Jones. I Feel Much Better heißt die Nummer. Nach den Small Faces, anno 1967, gab es einen Song aus dem Jahr 87. My Zen heißt er. Die Band, die ihn zelebrierte, nannte sich Rubbermind Revenge, die Rache des Gummigeistes. Vielleicht in Anspielung auf die Beatles-LP Rubber Soul. Woher das Trio kommt, kann ich leider nicht sagen, vermutlich aber aus dem süddeutschen Raum. Zumindest legt das die Postleitzahl des Tourbookers der Band nahe. Der residierte nämlich in 7513 Stutensee. Veröffentlicht wurde die Single von Rubbermind Revenge 1988 von dem Berliner Label Vielklang. My Zen heißt die Nummer, die zu hören war. Die A-Seite der Single war das. Ausschließlich Musik von Vinyl-Singles gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Wir begeben uns wieder ins Land der B-Seiten. You get away, 'cause that you. waren zwei B-Seiten von Singles eines griechischen Trios, das nach der Auswanderung, nach dem Putsch der griechischen Generäle 67, über Frankreich international erfolgreich wurde. Aphrodite's Child. Die Hits der A-Seiten waren zuckrige Schnulzen, aber auf zumindest zwei B-Seiten gab es radikal andere Töne. You Always Stand in My Way hieß die erste Nummer, die Rückseite von End of the World, und die Nummer mit den schrillen Orgelklängen, das war der Titel Air, die B-Seite von Spring, Summer, Winter and Fall. Aphrodite's Child, das waren Vangelis Papanastasio, Lukas Sideras und Demis Roussos. Die Band war nicht nur auf B-Seiten experimentierfreudig, das Doppelalbum 666 ist bis heute bester Prog-Rock. Die Band existierte bis 1973, danach sang Demis Roussos bekanntlich Schlager pur und Vangelis etablierte sich als Komponist, Keyboarder und Elektroniker. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde mit Musik von 45er-Singles, ein Song, der sich wie eine Beschreibung aktueller Zustände anhört, er stammt aber aus dem Jahr 1989. Wenn du einen Blick auf die Skylines dieser einst so stolzen Nation wirfst, kannst du die Angst und den Hass spüren, der in den Herzen der Bevölkerung wächst, und unsere Jugend wird betrogen von den habgierigen Händen der Politik und von Halbwahrheiten. The Beaten Generation, die geschlagene Generation, aufgezogen mit einer Diät aus Vorurteil und Falschinformation. The Beaten Generation, öffnet eure Augen und eure Fantasie. Soweit Matt Johnson von der Band The, zur Zeit Maggie Thatchers, The Beaten Generation. When you cast your eyes upon the skylines of this once proud nation, can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? And our youth, oh youth, are being seduced by the greedy hands of politics. Misinformation, the beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination. We're being sedated by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshipping the temples of mammon or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation.